Mit Oliver Thoma, guten Abend. Und wir sprechen heute über Syrien und Aleppo. Stellen Sie sich einen Schlachthof vor. Das hier ist schlimmer. Sogar ein Schlachthaus ist humaner. Das hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon diese Woche gesagt im Weltsicherheitsrat. Andere sprechen von Barbarei, Kriegsverbrechen, Inferno oder Apokalypse. Was in der syrischen Stadt im Moment passiert, lässt sich mit Worten kaum noch beschreiben. Aleppo ist zum Inbegriff für das Leid der Menschen und die Ausweglosigkeit in Syrien geworden. Es sind die schlimmsten Bombardements seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges vor über 5 Jahren. Syrische und russische Flugzeuge greifen die Rebellen im Osten von Aleppo an, aber auch Krankenhäuser, Wasserstationen und Bäckereien. Für 350.000 Menschen gibt es nur noch mehr als 30 Ärzte, aber kein Material und Medizin. Wenn nicht sehr schnell etwas passiert, dann werden Tausende sterben, weil sie nicht versorgt werden können. Aber die internationale Diplomatie versagt. Die USA und Russland schieben sich gegenseitig die Verantwortung für das Scheitern der Waffenruhe zu. Und Syriens Machthaber Assad hofft, mit der Kontrolle über Aleppo auch seine eigene Position wieder festigen zu können. Im Wortwechsel sprechen wir heute über die Lage in Aleppo und in Syrien. Welche Möglichkeiten gibt es noch, das Leiden zu beenden und Frieden in Syrien zu schaffen? Hat die Diplomatie überhaupt noch eine Chance? Oder verfolgen die vielen Player in der Welt und auch in Syrien selbst immer nur die eigenen Interessen? Das sind meine Gäste heute. Jürgen Hart für die CDU im Bundestag und außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Schönen guten Abend. Guten Abend. Stefan Liebig, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Willkommen. Guten Abend. Christian Reuter, der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Daniel Demir, Vorsitzender des Bundesverbandes der Aramäer in Deutschland. Der vertritt als zentrale Dachorganisation die etwa 150.000 aramäischen Christen in Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Demir. Guten Abend. Zugeschaltet aus Mannheim übrigens. Und auch hier im Studio Christine Hellberg, Journalistin, Syrien-Expertin und Buchautorin. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, heute vor einem Jahr setzte Präsident Wladimir Putin die russischen Kampfbomber offiziell in Bewegung, um Terroristen in Syrien zu bekämpfen. Das war die offizielle Version. Herr Hart, das ist ein trauriger Jahrestag? Ich glaube, das ist ein sehr trauriger Jahrestag, und zwar für alle Beteiligten. Putin hat sich entschlossen, auf der Seite von Assad in den Kampf einzugreifen, mit dem Ziel, dass Assad die Herrschaft über das Land zurückgewinnt. Und die Entwicklung der letzten Monate zeigt, dass das mit kriegerischen Mitteln nicht möglich ist, sondern dass der Konflikt nicht kriegerisch gelöst werden kann. Er versucht es dennoch. Das führt dazu, dass von Tag zu Tag die Härte und Brutalität zunimmt. Und das, was wir heute erleben, ist ja ein trauriger Höhepunkt. Panzerbrechende Waffen, die Bunker zerstören, 60.000 Tote. Allein in den letzten Tagen ist die Schätzung. Und die Völkergemeinschaft ist ratlos. Der UN-Sicherheitsrat geht ohne Ergebnis auseinander. Herr Liebig, die Linkspartei hat ja so ein bisschen den Ruf, Putin-Versteher zu sein. Gilt das auch für diese Angriffe in Syrien, die ein Jahr dauern? Überhaupt nicht. Also ich habe hier keinen Grund, Wladimir Putin und das Vorgehen der russischen Armee zu verteidigen. Jeder, der in diesem Konflikt Bomben wirft und versucht, diesen Konflikt militärisch zu wenden, macht sich schuldig. Und die Bilder, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, sind ganz schreckliche Bilder. Da gibt es nichts zu beschönigen oder zu relativieren. Wir gehen da sicherlich auf die Rolle Russlands gleich noch ausführlicher ein. Beschäftigen uns jetzt vielleicht nochmal mit der aktuellen Lage in Aleppo. Herr Reuter, welche Informationen hat denn das Deutsche Rote Kreuz? Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt ja seine Schwestergesellschaft, den syrischen Roten Halbmond, seit vielen, vielen Jahren. Und ich sage, das ist nicht nur ein trauriger Jahrestag, das sind traurige 5 Jahre, denn so lange dauert schon dieser Krieg. Und das, was wir dort erleben, gerade aktuell in Aleppo, findet an vielen Orten in Syrien statt. Und insofern, das ist ein massiver Verstoß gegen all die Prinzipien von Humanität, humanitärem Völkerrecht. Das ist ein Schlachten, das im Augenblick einen schrecklichen Höhepunkt erlebt. Herr Demir, der Bundesverband der Aramäer in Deutschland, nicht jeder weiß wahrscheinlich, wer die Aramäer genau sind. Können Sie das noch mal kurz sagen? Die Aramäer sind im Grunde, wenn wir uns Syrien anschauen, eine indigene Bevölkerungsgruppe. Die Aramäer sprechen Aramäisch, die Sprache Jesu. Syrien ist auch im biblischen Kontext unter Aram bekannt. Nicht nur in Syrien, aber auch im Irak, im Südosten der Türkei, im Libanon und mittlerweile auch überall auf der Welt verstreut leben Aramäer. In Deutschland etwa 150.000 Aramäerinnen und Aramäer, hauptsächlich aus dem Südosten der Türkei, die in den letzten Jahrzehnten, mittlerweile schon seit über 50 Jahren in Deutschland leben und aufgrund von Verfolgung und Unterdrückung in der Türkei geflohen sind nach Deutschland. Heute müssen wir auch sagen, dass die Tendenz steigend ist durch die vielen, vielen Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Wir setzen uns seit über 30 Jahren für die Interessen und Belange der Aramäer ein und in diesen Tagen insbesondere seit Beginn der schrecklichen Auseinandersetzung, des Blutvergießens und der Eskalation, die von Tag zu Tag eigentlich immer eine neue Dimension annimmt, die man sich kaum vorstellen kann, sind wir insbesondere, was die humanitäre Hilfe angeht, sehr aktiv und auch mit der Bundesregierung, mit dem Auswärtigen Amt, auch mit vielen Projekten vor Ort in Syrien und im Irak tätig. Wie viele Aramäer leben in Aleppo und wie geht es denen? Ich konnte erst gestern trotz schwieriger Bedingungen und vielen Unterbrechungen ein langes Gespräch mit Vertretern der aramäischen Gemeinde dort führen, mit Priestern. Die Situation ist in der Tat, wie sie auch geschildert wurde, seit 2 Tagen sehr heftig. Sehr, sehr starke Luftangriffe, Auseinandersetzungen. Das hat man bis dato so nicht erlebt. Die Erde bebt vor den ganzen Angriffen. Die Christen dort, nicht nur die Christen, die gesamte Bevölkerung, wenn wir jetzt den Ost- und Westteil uns mal anschauen, dann ist es natürlich ein wechselseitiges Bombardieren. Die Menschen und die Christen, die kaum bzw. wenige hundert Meter vom Ostteil leben unter ständiger Bedrohung, auch durch Bomben und Raketeneinschläge, die selbstverständlich dann aus dem Ostteil abgefeuert werden in den Westteil, wo das syrische Militär stationiert ist und unter Kontrolle hat. Das heißt also, auch gestern ist beispielsweise erst eine Schülerin und eine Mutter ums Leben gekommen. Das Leid ist wirklich unerträglich. Im Ostteil leben keine Christen mehr. Alle Kirchen sind schon seit geraumer Zeit durch islamistische Rebellen zerstört worden und die Situation ist hinreichend bekannt. Es gibt keinen Strom, man muss sich Generatoren besorgen, die mit Diesel betrieben werden, das kostet ebenfalls Geld. Die Wasserversorgung ist katastrophal, es gibt keine Arbeit, die Menschen sind schwerst traumatisiert, eine extreme Teuerungsrate, all das macht uns große, große Sorge, wenn nicht endlich humanitäre Hilfe Zugang findet. Frau Hellberg, Sie haben ja auch jahrelang in Syrien selbst gelebt. Haben Sie jetzt Kontakte nach Aleppo? Ich schaue mir das Grauen weitgehend an, wie alle anderen, auch über das Internet. Da ich Arabisch spreche, vielleicht ein bisschen detaillierter, weil ich eben auch nichts anderes mache, als mich mit diesem Konflikt zu beschäftigen. Ich habe gerade vorhin wieder gesehen, was Ärzte ohne Grenzen aktualisiert haben. Die Angriffe auf die beiden Krankenhäuser, die außer Betrieb sind inzwischen, die sie unterstützen vor Ort. Das war genau zum gleichen Zeitpunkt ungefähr, wie man in New York zusammensaß und über den Schutz von medizinischen Einrichtungen in Kriegsgebieten debattierte. So viel zum Zynismus der Welt, in New York zu debattieren über Waffenruhen und dann vor Ort Fakten zu schaffen militärisch, indem ich gezielt Infrastruktur, also zivile Infrastruktur angreife. Vielleicht noch einen Satz zur Rolle Russlands, weil Sie ja an den Jahrestag erinnert haben. Aus rein humanitären und menschlichen Gesichtspunkten ist dieser Eingriff oder diese Intervention Russlands tatsächlich eine Tragödie, weil sehr viele Zivilisten gestorben sind. Inzwischen sterben mehr Zivilisten durch russische Luftangriffe als durch syrische Luftangriffe. Aber strategisch gesehen müssen wir jetzt einfach nach vorne gucken und sagen, Wladimir Putin ist derjenige, der in dem Krieg gerade den Ton angibt. Und ohne die Russen wird dieser Konflikt nicht zu lösen sein. Er hat sich selbst in diese Position gebracht. Und er hat meiner Meinung nach natürlich eigentlich auch schon alles erreicht, was er erreichen wollte. Ich würde da widersprechen Herrn Hart am Anfang, der gesagt hat, er möchte einfach nur Assad zum Sieg verhelfen. Ich denke, Herrn Putin oder in Russland strategisch geht es um anderes. Es geht darum, in der Region mitzureden, das nicht mehr den Amerikanern zu überlassen, den Nahen Osten zu dominieren. Die Militärbasen wird er sowieso behalten. aufhalten können in Tartus an der Küste, von denen viel die Rede ist. Letztlich geht es darum, als Weltmacht ernst genommen zu werden und auf Augenhöhe angesprochen zu werden. Auch das hat er erreicht. Insofern wäre eigentlich Herr Putin gut beraten, jetzt für die Nachkriegsordnung zu arbeiten und zu überlegen, wie wir zu einem verhandelten Übergang in Syrien kommen, denn den könnte er dann auch entscheidend beeinflussen. Herr Hart, glauben Sie denn, dass Putin dazu bereit sein kann, wenn es jetzt tatsächlich auch zur Kriegstaktik offensichtlich gehört, die Menschen ohne Trinkwasser dazulassen, die Krankenhäuser anzugreifen und sozusagen für eine Situation zu sorgen, wo eigentlich die meisten Menschen nur noch auf das Sterben warten, wenn nicht bald was passiert? Also wir waren ja im November letzten Jahres in einem Punkt, wo letztlich ein Fahrplan, wie Frieden gestaltet werden könnte, in Syrien festgelegt worden war in Wien. Unter Vorsitz auf Einladung des amerikanischen Außenministers, aber unter wesentlicher Vermittlung und Verhandlungsführung des russischen Außenministers Lavrov. Eine Voraussetzung, dass wir an diesen Prozess anknüpfen können, auch seitens der Oppositionskräfte in Syrien, ist ja, dass zwei Dinge erfüllt werden, dass die Luftangriffe eingestellt werden und dass humanitäre Hilfe möglich ist. Im Grunde sind es zwei naheliegende Bedingungen, die auch, wie ich finde, nachvollziehbar und akzeptabel sind. Und es gibt entsprechende UN-Resolutionen mit Unterstützung Russlands, genau diese beiden Dinge zu fordern. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass in dieser gegenwärtigen Situation Putin, der den größten Einfluss auf Syrien hat, der auch Assad sagen kann, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, werde ich dich nicht weiter unterstützen, dass Putin es in der Hand hätte, tatsächlich den Hebel umzulegen, genau diese beiden Bedingungen zu erfüllen, dann zu erreichen, dass die Friedensgespräche fortgehen und dann in diesen Friedensgesprächen natürlich seine politischen Interessen auf zivile, diplomatische Weise durchzusetzen. Also zum Beispiel die Sicherung des russischen Zugangs zum Mittelmeer. Ich finde, es ist relativ klar, was getan werden könnte. Und es ist relativ klar, dass der erste Schritt in diesen Stunden tatsächlich von Putin getan werden könnte. Aber der sagt natürlich, die USA müssen erstmal dafür sorgen, dass die gemäßigten Rebellen sich von den Terroristen lossagen, Herr Liebig. Sind die USA da genauso in der Verantwortung wie Russland? Wir haben das am Mittwoch, Herr Hart und ich und die Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Ausschuss mit Frank-Walter Steinmeier, unserem Außenminister, diskutiert. Und er hat beschrieben, wie am Rande der UN-Vollversammlung man sich doch versucht hat, über diese Frage zu einigen und auch relativ nahe war. Wie auf der einen Seite die Forderung der Vereinigten Staaten gegenüber Russland war, hört erstmal auf zu bomben, wir schauen uns an, ob wir euch vertrauen können. Und die Russen ihrerseits sagten, wir müssten, wenn wir hier zu einer Vereinbarung kommen, sofort gemeinsam den Islamischen Staat und die Al-Nusra-Front bekämpfen. Und es gab ja den Punkt, wo man es erreicht hatte. Also es war ja schon eine Waffenruhe mal in Kraft gesetzt worden, die leider durch zwei dramatische Ereignisse, die Bombardierung der syrischen Regierungstruppen und dann den schrecklichen Angriff auf den UN-Hilfskonvoi wieder zerstört wurde. Und ich finde, das Tragischste bei all dem ist, dass die Weltgemeinschaft demonstriert, und Frau Helberg hat ja darauf Bezug genommen, dass sie nicht in der Lage ist, solche Konflikte zu lösen. Diese Woche bei der UN war eine Katastrophe und ich kann jeden verstehen, der seinen Glauben an die Weltgemeinschaften und die UN verliert. Allerdings haben wir nichts anderes und nichts Besseres und deswegen verstehe ich, dass man, auch wenn es verzweifelt ist, es immer wieder versucht, weil eine andere Option gibt es nicht. Vielleicht sollten wir nochmal an das anknüpfen, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich die sogenannten gemäßigten Rebellen in Ost-Aleppo sollten sich distanzieren von den dschihadistischen. Das war die Ansage der Amerikaner, ohne allerdings irgendeine Garantie zu geben, diesen Rebellengruppen. Also schauen wir uns die Dynamik vor Ort an. Wir haben in Ost-Aleppo viele verschiedene Rebellengruppen. Noch vor einem Jahr war die Fatah-Sham-Front, damals noch Nusra-Front, vereinzelt vor Ort, aber nicht prägend. Die sind immer stärker geworden. Die haben zusammen, ist es ihnen gelungen, einen Korridor für eine kurze Zeit freizukämpfen, als Ost-Aleppo schon belagert war durch das Regime. Dafür wurden sie gefeiert von den Menschen in Ost-Aleppo, die bestimmt sich nicht von Dschihadisten regieren lassen wollen, die aber vor Ort sehen, keiner tut etwas für uns. Keiner hilft uns. Die Vereinten Nationen sind nicht in der Lage, Hilfe zu uns zu bringen. Die einzigen, die uns mal kurzzeitig geholfen haben, waren letztlich diese Nusra-Kämpfer. Und was jetzt gerade passiert durch diese massive Bombardierung von Ost-Aleppo ist, dass alle zusammenrücken. Und zwar nicht nur die Menschen, auch die Rebellen in Ost-Aleppo. Denen ist es gerade völlig egal, wer wie gemäßigt, national, dschihadistisch, extremistisch argumentiert. Es geht nicht um Ideologie gerade. Es geht gerade wirklich ums Überleben. Und das ist kontraproduktiv. Alle diese Gruppen pauschal zu bombardieren, hilft uns nicht dabei, zu dieser erwähnten Waffenruhe zurückzukehren, weil es unmöglich ist, von irgendwelchen Rebellen zu verlangen, dass sie ihren mächtigsten Unterstützer, die Fatah al-Sham-Front, Nusra-Front, fallen lassen in genau dem Moment, wo sie dann Assad ausgeliefert werden ohne irgendeine Unterstützung, denn die Amerikaner haben da ja nichts zugesagt. Kann es sein, dass sie auch noch bewaffnet werden, die Rebellen? Denn das wird ja gerade überlegt, dass die USA zustimmen, dass Saudi-Arabien zum Beispiel Waffen liefert. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, wenn man nicht persönlich, also sich einmischen möchte aus ausländischer Staat militärisch. Also die Rufe gehen ja eigentlich in Richtung Flugverbotszone. Das ist immer mit der großen Angst verbunden, dass man damit einen dritten Weltkrieg, wie es heißt, oder eine militärische Konfrontation mit Russland heraufbeschwört. Insofern ist das dann die Alternative, die einzige aus militärischer Sicht betrachtet, dass man die Rebellen in Ost-Aleppo mit Flugabwehrraketen ausstattet, damit die diese Kampfjets vom Himmel holen, die sie jeden Tag wahllos bombardieren. Herr Reuter. Als Vertreter einer humanitären Organisation werden Sie jetzt nicht verwundert sein, dass ich sage, dass ein Mehr an Waffen sicherlich nicht zielführend ist. Und wenn ich glaube, das, was Syrien in den letzten 5 Jahren auszeichnet, ist, dass ein immer mehr an Waffen, und in dem Land hat nun Gott und wie viel an unterschiedlichen Rebellenorganisationen und militärischen Organisationen nun genügend Waffen, dass das sicherlich nicht der Lösungsansatz sein kann. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, natürlich ist die politische Diskussion wichtig. Wie geht es weiter? Aber das Erste, was wir im Augenblick, glaube ich, haben, losgelöst von der Frage, wie sieht die politische Konstellation in Syrien zu welchem Zeitpunkt auch immer aus, ist die Tatsache, dass wir in der Größenordnung, das ist nicht nur in Aleppo, 800.000 Menschen haben, die in Syrien in belagerten Städten leben. Der syrische Rote Halbmond, das IKRK, hat in den letzten Wochen 4 Hilfskonvois durchgebracht in Syrien. Wir haben die Situation in Aleppo, steht der syrische Rote Halbmond und das internationale Komitee bereit, auch dort wieder medizinisch zu helfen. Machen es natürlich nicht, weil sie keine Sicherheitsgarantien haben. Also ich meine, das allererste, was wir machen müssen als zivilisierte Gesellschaft, ist die humanitäre Aufgabe sicherzustellen, Menschen, die gerade, also so schlimm, wie sich das Wort anhört, wirklich zu Hunderten sterben, dass wir das als Weltgemeinschaft, wenn wir denn zumindest rudimentär noch den Anspruch haben, zivilisierte Weltgemeinschaft zu sein, dass wir humanitäre Korridore schaffen, dass wir humanitäre Hilfe sicherstellen können. Wie schnell muss das passieren jetzt? Aber Herr Reuter, ganz kurz, wer verhindert die humanitären Hilfslieferungen in die meisten abgeriegelten Gebiete? Das ist das Assad-Regime, weil es diktiert, wo die Vereinten Nationen in Syrien hinfahren können und wo nicht. Die Vereinten Nationen machen ja nichts ohne das Okay aus Damaskus. Sie hätten die Möglichkeit dazu, weil es eine UN-Resolution gibt, Herr Liebig hat es erwähnt, die besagt, man darf in Syrien humanitäre Hilfe cross-border, cross-line, also über Kampflinien hinweg liefern, auch ohne Genehmigungen dieses Regimes. Das machen die Kollegen vor Ort nicht. Die UN-Unterorganisationen machen das nicht, weil sie sagen, das ist zu gefährlich. Was passieren muss, meiner Meinung nach, ist, dass sehr wohl diese UN-Organisationen ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen müssen, bis zu dem Grad, dass sie sagen, wir stellen Bedingungen. Es kann nicht sein, dass 96% der Nahrungsmittelhilfe in Syrien nur in Regierungsgebiete gehen, während 10 Kilometer von unseren gefüllten Lagern in Damaskus Kinder verhungern. Und das sind alles Dinge, die die Vereinten Nationen vor Ort mit eigenen Augen beobachten können. Die sind sehr unzufrieden mit dieser Lage, sagen auch, sie sind in der schwierigen Situation, mit diesem Regime zusammenarbeiten zu müssen. Sie müssen mit diesem Regime arbeiten, das ist mir völlig klar. Und es sind sehr unangenehme Kompromisse, die man da machen muss. Aber man muss schon als Vereinten Nationen sich auch erinnern, und da wissen Sie viel mehr als ich drüber, an die humanitären Prinzipien dieser Arbeit. Und die werden in Syrien schon seit einigen Jahren mit Füßen getreten, weil man sich zu abhängig gemacht hat von den Genehmigungen und von dem Okay des Assad-Regimes. Gut, jetzt kann ich Ihnen nur sagen, für den syrischen Roten Halbmond, für das internationale Komitee vom Roten Kreuz, für das deutsche Rote Kreuz ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir Hilfsmittel gemäß dem Gebot der Not verteilen. Das machen wir auch. Aber das funktioniert ja nicht. Entschuldigung, die Leute, die am bedürftigsten sind in Syrien, sind die in den von Ihnen erwähnten abgeriegelten Gebieten. 51 abgeriegelte Gebiete im Großraum Damaskus und Homs werden durch das Regime belagert. 2 in der Provinz Aleppo durch Rebellen und 1 vom IS in Deir ez-Zor. Wer verhindert die humanitäre Hilfe? Das Assad-Regime. Es kommt eben nicht bei denen an, die es am dringendsten bräuchten. Wir haben mehrere 100 Menschen, die gestorben sind durch die Blockaden des Regimes. Es ist noch niemand gestorben in einer von einer anderen Gruppe blockierten und abgeriegelten Örtlichkeit. Der syrische Rote Halbmond, ich will jetzt keine Diskussion da aufmachen, unterstützt jeden Monat 5 Millionen Menschen in Syrien. In den Regierungsgebieten, genau. Nein, nicht nur in den Regierungsgebieten. Und ich möchte auch da nicht in eine parteipolitische Ecke hineinkommen, weil ich glaube, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist hier, neben der politischen Lösung, die Sicherstellung der humanitären Versorgung von gut 13, 14 Millionen Syrer. So viel sind in diesem Land mittlerweile auf der Flucht im Land oder außerhalb des Landes. Und das muss unsere erste originäre Aufgabe sein. Und dann kann Politik durchaus diskutieren, wie die Welt wann, zu welchem Zeitpunkt auch immer aussieht. Ich möchte an dem ja auf jeden Fall jetzt mal wieder in die Diskussion mit einschalten als Vertreter der Aramäer. Wir haben eben gehört, die Rebellen rücken zusammen in Aleppo. Ist das auch Ihr Eindruck? Sicherlich ist das der Fall. Ich möchte da auch zu Frau Hellberg und Herrn Reuter natürlich noch was sagen. Es gehört auch zur Taktik. Nicht nur, und ich möchte hier ganz ausdrücklich sagen, dass ich nicht nur vom IS spreche, denn lange Zeit bevor der IS überhaupt entstanden ist, gab es, und dafür haben wir auch ausdrücklich gewarnt zu Beginn des Syrienkrieges und auch an die Politik appelliert, dass es islamistische Tendenzen und Strukturen gibt, die ethnische Säuberungen durchführen. Es gibt hunderte islamistische Milizen, die heute in Aleppo sehr stark geworden sind. Und es gehört auch zur Taktik, auch die Menschen mit humanitären Hilfsgütern zu versorgen. Das erleben wir in vielen, vielen Gebieten. Und auch gestern konnte mir ein Priester der Gemeinde dort bestätigen, dass eben der syrische Halbmond überall, wo er kann, Hilfe leistet. Und die leisten wirklich hervorragende Arbeit. Man muss sich aber eben auch die Umstände anschauen, die Sicherheitslage anschauen. Das Kriegsgebiet, die Infrastruktur ist zerstört. Es ist sehr, sehr schwierig, humanitäre Hilfe zu leisten. Aber es wird nicht nur in in regimebesetzten Gebieten Hilfe geleistet. Das kann ich auch bestätigen. Für uns ist auch sehr, sehr wichtig, dass man, und wenn es um die Frage geht, was zwischen Russland und den USA diskutiert wird, hier noch mehr Waffen hineinzuschieben, davor muss man warnen. Das darf man nicht tun. Die Gewaltspirale ist so außer Kontrolle geraten. Jetzt stellen Sie sich vor, es werden russische Kampfbomber abgeschossen durch amerikanische Waffen. Ich weiß nicht, wohin das führen soll. Man hat das gesehen, als die Türkei einen russischen Kampfjet abgeschossen hat, wohin das führt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt in einem solchen Fall jemals an einen Tisch zurückkehren können. Und wie wir sehen, ist der Frieden abhängig zwischen den Amerikanern und den Russen. Und wenn wir so einen Vorfall haben, dann wird ein Frieden, eine diplomatische Lösung kaum mehr möglich sein. Wichtig ist in der Tat zu wissen und auch zu erkennen, dass wir hier nicht nur vom IS sprechen oder von der Al-Nusra-Front, die sich jetzt einen anderen Namen gegeben hat. Es ist auch Taktik der islamistischen Gruppierungen, häufig den Namen zu wechseln, sich mit anderen zusammenzulegen. In der Tat, und das ist auch für uns, wir haben es in Mahlula erlebt, in Sadat. Mahlula ist eine aramäische Christenenklave, UNESCO-Weltkulturerbe. Dort war neben der Al-Nusra-Front waren auch etliche Milizen der Freien Syrischen Armee beteiligt. An Massakern, an Ermordungen, an Plünderungen, Zerstörungen, Nonnen wurden entführt. Auch in Aleppo, wenn wir über Aleppo sprechen, werden seit 22. April 2013 zwei ranghohe Erzbischöfe vermisst. Sie wurden entführt von islamistischen Rebellen. Aber auch die Freie Syrische Armee ist mittlerweile sehr stark durchwoben von islamistischen Gruppierungen. Und all das muss man in Betracht ziehen. Und wenn man Waffen liefert, und man hat das auch in der Vergangenheit gesehen, was mit diesen Waffen geschieht, selbst die Amerikaner haben zugegeben, dass sie dort keine moderaten Rebellen in ihren großen Programmen, weit über 500 Millionen US-Dollar wurden da hineingesteckt. Am Ende kam eine Handvoll Kämpfer dabei raus, sie wurden hineingeschickt. Kurze Zeit später wurden sie überfallen, die Waffen gerieten in falsche Hände. Also von daher muss man sich wirklich genau anschauen, Und das ist sehr, sehr wichtig. Das macht die Politik und die Medien teilweise nicht mehr. Man redet nur noch vom Islamischen Staat. Wo, mit wem kooperiert man? An wen liefert man Waffen? Und ja, kein Schuss ohne Munition. Das heißt, im Grunde muss man da alle Waffenlieferungen einstellen. Wir reden heute im Wortwechsel über das Sterben Aleppo und das Versagen der internationalen Diplomatie. Ich sage noch mal kurz, wer unsere Gäste sind. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Stefan Liebig, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Christian Reuter, der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes. Daniel Demir, Bundesvorsitzender der Aramäer in Deutschland. Und Christine Hellberg, Journalistin, Syrien-Expertin und Buchautorin. Ja, nächste Frage an Herrn Hart nochmal. Wir haben wahrscheinlich jetzt zwei Schritte. Das Wichtigste wäre, den Menschen in Aleppo schnell zu helfen, denn man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn nicht bald diese Korridore tatsächlich auch da sind. Warum ist das nicht möglich, im Weltsicherheitsrat da auch endlich eine Einigung zu finden? Also ich habe eben aufmerksam zugehört, was Herr Reuter gesagt hat und Frau Hellberg. Ich finde schon, wir müssen anerkennen, dass diejenigen, die humanitäre Hilfe leisten, Helden sind, die da wirklich unter schwierigsten Bedingungen bis hin zum Lebensrisiko da entsprechend engagiert sind. Und dass das Regime natürlich ein Stück weit auch die Regeln bestimmt, nach denen das möglich ist. Übrigens auch die syrischen Weißhelme, die gerade mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Sie müssen sich vor Ort mit der Lage arrangieren und tragen nicht die Verantwortung dafür, dass keine Hilfsgüter zu den eingeschlossenen Menschen kommen. Es liegt nicht daran, dass sie das nicht wollen würden oder nicht können würden. Ich hatte eine Frage an Herrn Reuter, ob das stimmt, dass wir ausreichend Hilfsmöglichkeiten hätten, also wenn Frieden wäre, dass es nicht mangeln würde an Medikamenten, an Wasseraufbereitungsanlagen und so fort. Also das kriegen wir von unserer Regierung gesagt, dass die technischen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen sind, dass man schnell helfen könnte. Ich gehe davon aus, dass das stimmt. Sie nicken. Ich glaube, im Sicherheitsrat sind wir im Augenblick gerade an dem heutigen Tag in einer katastrophalen Situation, dass die syrische Seite sich in Zynismus ergeht. Russland schickt in die Sitzung des UN-Sicherheitsrates den Stellvertreter des Botschafters, um zu zeigen, wie unwichtig und überflüssig man das hält. Der syrische Botschafter war es, glaube ich, hat gesagt, wie kann es sein, dass man zweimal am Tag wegen ein und derselben Sache zusammentritt. Und auf der Seite derjenigen, die den Menschen helfen wollen, ein gewisser Fatalismus, weil sie keine Möglichkeit sehen. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass Russland einlenkt, dass Russland ein Einsehen hat. Denn ich glaube, dass der Schlüssel zur Lösung des Konflikts tatsächlich darin liegt, dass Russland Assad in die Arme fällt, indem ganz klar gesagt wird, wenn du so weitermachst, kriegst du keine Unterstützung. Auch die russischen Luftangriffe natürlich sofort eingestellt werden. Und dass letztlich Putin gut beraten ist, zum jetzigen Zeitpunkt auf diese Variante einzuschwenken, weil ich fürchte, dass eine weitere Fortsetzung des Kampfes nicht zu einem militärischen Ergebnis führt. Schlimmstenfalls gibt es hinterher ein menschenleeres Syrien, aus dem die Menschen entweder geflohen sind oder in dem sie getötet worden sind. Das ist auch keine Perspektive für einen Staatschef Assad, sein halbes Volk zu vertreiben oder zu eliminieren. Ich glaube nach wie vor nicht, dass der Konflikt über militärischen Druck zu gewinnen ist. Und deswegen, glaube ich, geht es tatsächlich nur am Verhandlungstisch. Aber nochmal zu der Situation jetzt wirklich. Die Welt schaut zu, wie die Menschen sterben werden, wenn sie nicht bald Hilfe bekommen. Herr Liebig, das sind Kriegsverbrechen, keine Frage. Wieso kann man sich da nicht einigen und sagen, jetzt müssen diese Hilfskorridore her und die Waffen schweigen? Weil die Interessen der beteiligten Parteien so stark im Widerspruch sind und sie nicht in der Lage sind, die zu lösen. Und ich möchte zum Stichwort Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mal darauf hinweisen, dass sich von 5 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats gerade 4 in Syrien im militärischen Einsatz befinden. Und meinen Blick auch kurz auf einen anderen Streit in Syrien lenken, nämlich dem Kampf der internationalen Staatengemeinschaft gegen den Islamischen Staat. Dort wird ja auch mit militärischer Gewalt versucht, den Islamischen Staat zu bekämpfen. Und es gibt übrigens keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrats, dass man nach Kapitel 7 der UN-Charta dort militärisch tätig ist. Man hat gesagt, wir machen das einfach, weil wir es für richtig halten. Assad hat natürlich die ausländische Staatengemeinschaft dazu nicht eingeladen, toleriert das irgendwie, weil er gerade andere Sorgen hat. Aber auch da sterben Menschen. Man darf ja nicht die Augen davor verschließen, dass bei dem Bombardement in Raqqa Zivilisten betroffen sind. Und ich finde, wenn es nicht alle schaffen, Iran, Russland, Saudi-Arabien, die USA, Frankreich, Großbritannien, einmal kurz ihre eigenen Interessen hinten anzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wird es keine Lösung geben. Denn der neue Vorschlag, der jetzt aus Verzweiflung aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommt, bewaffnet doch die Rebellen gegenüber Assad. Das war ja am Anfang schon mal der Fall. Als Assad die zunächst friedlichen Rebellen militärisch bekämpft hat, was eine Katastrophe war, war die erste Entscheidung, wir unterstützen die Rebellen militärisch. Damals hat ja auch der Westen auf eine militärische Lösung gesetzt. Ich weiß noch, wie im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, ich war damals schon Mitglied, der damalige BND-Chef saß und gesagt hat, in wenigen Wochen wird Assad militärisch besiegt sein. Es war die Hoffnung darauf, dass man militärisch gewinnt und man hat nicht damit gerechnet, dass Russland mit der gleichen Brutalität, mit dem Einsatz militärischer Gewalt gegenhält. Und was wir jetzt erleben seit 5 Jahren ist, dass die Menschen, die in Syrien leben, die Leidtragenden sind der internationalen Mächte, die ihre eigenen Interessen nicht hinten anstellen können. Ich finde das eine Katastrophe. Tatsächlich wäre ja das Assad-Regime auch schon gestürzt, würde der Überlebenskampf des Herrn Assad nicht inzwischen von anderen geführt. Wenn Sie sich russische Militärs angucken und lesen, was die schreiben über den Zustand der assadschen Armee, dann sind die sehr frustriert. Denn tatsächlich führen schiitische Milizen, die übrigens genauso radikal sind wie manche sunnitischen Milizen in dem Land, die führen den Kampf vor Ort. Assad selbst hat in seinen Regierungsgebieten die Kontrolle verloren, in manchen Gebieten an lokale Warlords, die es auch noch mal komplizierter machen, weil die nämlich von diesem Kriegsgeschäft enorm profitieren. Er ist abhängig vom Iran als Regionalmacht, von Russland sowieso international, haben wir schon erwähnt. Das Problem ist ja, und da stimme ich ja Herrn Reuter eindeutig zu, wir brauchen weniger Waffen in Syrien, da sind wir uns alle einig, das ist ein schöner Satz. Und Sie haben auch recht, Herr Liebig, wenn Sie sagen, es fliegen ja alle über Syrien. Nicht nur 4 Mitglieder des Weltsicherheitsrats, sondern noch viele andere. Das heißt, die Syrer gucken nach oben, der Himmel ist voller Kampfjets, kein einziger dieser Kampfjets ist gekommen, um sie zu schützen, sondern alle fliegen da, um zum Bombardieren. Egal, ob sie gegen den IS fliegen und auch mal Zivilisten aus Versehen in Anführungszeichen treffen, weil das ist zumindest nicht Absicht der Amerikaner, oder ob sie eben in rebellengehaltenen Gebieten fliegen und ganz gezielt auch Zivilisten mit willkürlichen Waffen angreifen und Infrastruktur zu zerstören. Deswegen ist ja mein Appell, wenn schon militärisch irgendjemand sich da einmischen will, dann nur mit der Prämisse, Zivilisten zu schützen, das heißt dafür zu sorgen, dass eben weniger bombardiert wird. Und genau darum geht es jetzt und das sehen wir nicht, weil wir eben nicht bereit sind, dieses militärische Gleichgewicht herzustellen. Wir haben ein Ungleichgewicht und deswegen haben wir auch keine Aussicht auf irgendeine Verhandlungslösung aktuell, denn das Assad-Regime hat überhaupt keinen Grund, Macht abzugeben in Genf. Die aber Vertreter von Assad auf fahren nach Genf. Die Russen haben ja gesagt, ja, für 2 Tage vielleicht, 7 schon wieder nicht, weil dann werden sich die Terroristen wieder neu organisieren. Ja, die Idee auch von Herrn Steinmeier war ja letztlich zu sagen, es hören mal alle auf, hier zu fliegen und zu bombardieren. Das war ja die letzte Initiative zu sagen, okay, auch die Amerikaner fliegen mal nicht. Die hatten ja auch die syrischen Truppen angegriffen in der Wüste. Es wäre auch ein Zeichen guten Willens zu sagen, wir fliegen jetzt hier alle mal eine Woche nicht, um überhaupt die Atmosphäre zu schaffen zwischen der amerikanischen Führung und der russischen, sich in die Augen zu gucken und zu sagen, wollen wir hier jetzt gemeinsam Terror bekämpfen in Syrien? Können wir uns darauf verständigen? Und wollen wir dann gleichzeitig dafür sorgen, dass Assads Flugzeuge eben nicht mehr wahllos Wohngebiete bombardieren? Herr Reuter, wären Sie denn schon froh, wenn man wenigstens 2 Tage hätte, um Hilfslieferungen nach Aleppo zu bringen? Ja, selbstverständlich. Und nicht nur 2 Tage, da würde schon ein Tag Sinn machen, alleine vor der Situation, dass in Ost-Aleppo, das ist sicherlich auch in West-Aleppo, in dem von den Regierungen gehaltenen Bereichen und Gebieten schwierig. Aber natürlich in Ost-Aleppo, Zahlen sind ja hinlänglich bekannt, mehr als 100.000 Kinder leben. Es gibt nach unserem Kenntnisstand gerade noch 2 Kliniken, die einigermaßen überhaupt noch, also einigermaßen nehme ich gerade zurück, die überhaupt noch rudimentär funktionieren. Und nur 30 Ärzte. Ja, also insofern natürlich jede Stunde hilft, jeder Tag hilft. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das was, und da bin ich wirklich zutiefst von überzeugt, also kein Lösungsansatz kann sein, noch mehr Waffen in dieses Land. Also dieses Land hat in den letzten 5 Jahren so viel an Waffen und Gewalt erlebt, dass ich auch, wenn ich da... Nee, das ist nicht pauschal. Also ich glaube eher, auch unter Gesichtspunkten, dass wir eigentlich als Rotes Kreuz, Rote Halbmond neutral sind, dass ich den Vorschlag, den der Bundesaußenminister gemacht hat, wir fliegen mal alle gerade gar nicht, aus einer humanitären Perspektive für viel, viel sinnhafter halte, als zu sagen, naja, da fliegen welche und ich rüste die jetzt noch mit zusätzlichen Waffen aus, um wen auch immer dann runterzuholen. Aber in dem Moment, in dem Sie sagen, nicht mehr Waffen und in einem Land, in dem die eine Seite alle Massenvernichtungswaffen hat, die sie braucht, um sie rücksichtslos einzusetzen gegen Zivilisten. Das ist nun wirklich dokumentiert über Jahre, ob von Human Rights Watch, von Amnesty International, Physicians for Human Rights, Ärzte ohne Grenzen. Sie haben Berichte noch und nöcher. Die UNO selbst hat Berichte darüber. Wollen wir also zuschauen und sagen, ja, nicht noch mehr Waffen, aber die Waffen, die Assad bekommt, die sind in Ordnung und dagegen wollen wir auch nichts tun. Wir schauen ja zu, wie eine Seite nicht nur kontinuierlich noch besser bewaffnet wird, beziehungsweise wie der Hauptunterstützer, nämlich Russland, gerade bereit ist, bunkerbrechende Waffen einzusetzen, Phosphorbomben. Wir reden nicht nur mehr von Fassbomben und selbstgebasteltem, daran hatten sich die Menschen in Ost-Aleppo ja gewohnt. Wir reden jetzt wirklich von hochmodernen Massenvernichtungswaffen, die zum Einsatz kommen. Und dann zu sagen, ja, tut mir leid, aber da sollen die in Ost-Aleppo aber nicht so einen Jet abschießen können, denn das wären jetzt ja noch mehr Waffen nach Syrien. Da gibt es schon genug Waffen, während wir gleichzeitig mit ansehen, wie die andere Seite einfach einsetzt, was sie möchten, weil sie genau wissen, dass keiner das verhindern wird, dann finde ich das auch ein humanitär nicht mehr nachvollziehbares Argument. Frau Hellberg, ich stimme Ihnen da zu. Danke, Demir. Das ist natürlich richtig. Nur, was ist denn die Konsequenz? Ich habe es vorhin eben geschildert. Und an wen werden diese Waffen denn geliefert? Und durch wen werden diese Waffen geliefert? Ich weiß nicht, wohin das führen soll, wenn wir dann Jets abschießen. Sicherlich ist das richtig, was Sie sagen. Es wird mit massiven Waffen angegriffen, aus der Luft, in der Tat. Aber es darf sicherlich nicht dann dazu führen, dass wir die andere Seite, von der wir, und wenn ich wir spreche, dann meine ich auch die Bundesregierung, eigentlich kaum weiß, mit wem sie es zu tun hat. Ich habe schon des Öfteren davor gewarnt. Und wenn man den IS und wenn wir alle gemeinsam sagen, der IS ist unsere gemeinsame Bedrohung, nicht nur dort vor Ort, sondern auch mittlerweile hier in Deutschland, das ist der gemeinsame Feind, den es zu bekämpfen gilt, dann sind wir einverstanden, wenn wir sagen, das geht nicht militärisch. Aber dann müssen wir uns aber auch fragen, durch welche Länder werden diese islamistischen Gruppierungen, durch wen wird der IS unterstützt, gesponsert? Und da muss man eigentlich, und das haben wir auch bei den Vereinten Nationen durch den World Council of Arameans, unsere NGO, dort ganz klar getan, man muss die Länder auch beim Namen nennen. Man muss hier die Rolle Saudi-Arabiens, Katars, der Türkei ganz klar benennen. Aber diese drei Länder unterstützen nicht den IS. Der IS ist auch der Feind von Saudi-Arabien. Mit Al-Qaida haben die ja auch nichts zu schaffen. Also Saudi-Arabien selbst ist erklärter Feind. Also da kann ich Ihnen, nicht zustimmen. Da muss ich ganz klar widersprechen. Es gibt natürlich Quellen in Saudi-Arabien, die den IS unterstützen. Und die haben internationale Netzwerke, die sehr effektiv sind. Die Türkei hat die Kämpfer passieren lassen. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass Erdogan da eine Politik der mindestens geschlossenen Augen gefahren hat. Er hat lange gedacht, besser ein paar Islamisten auf der anderen Seite als kurdische Autonomie. Das ist für ihn die viel größere Gefahr. Aber Sie haben das ja vorhin sehr eindrücklich geschildert. Und ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Demir, wenn Sie sagen, dass in Ost-Aleppo das nicht mehr richtig auseinanderzuhalten ist, weil es sich so vermischt. Aber was wichtig ist zum Verständnis dieser Dynamik, ist ja, das sind alles Syrer. Sie haben heute vielleicht einen jungen Mann, der kämpft inzwischen für Fatah al-Sham, Nusra-Front. Naja, es sind nicht alle Syrer. Der hat, also Moment mal, darf ich das kurz zu Ende führen? Der hat aber vielleicht vor 2 Jahren noch für irgendeine gemäßigte Gruppe gekämpft. Der hat vor 5 Jahren demonstriert. Sein Bruder sitzt im lokalen Rat und versucht, die Stromversorgung dieser Stadt aufrechtzuerhalten. Und sein Cousin ist vielleicht bei den Weißhelmen und der andere Bruder kämpft bei der Freien Syrischen Armee oder was davon übrig ist. Und er selbst ist zur Nusra-Front gegangen, weil die einfach 150 oder 100 Dollar im Monat bezahlen. Richtig. Das sind alles die gleichen Menschen, und woher kommt die irgendwann das Geld? Mal aufgestanden sind gegen Assad. Die Menschen haben sich radikalisiert, weil genau wir, der Westen, denen das Feld überlassen haben, nämlich Saudi-Arabien und Katar im Sinne von, die unterstützen islamistische Gruppen, das ist richtig, nicht Al-Qaida, meiner Meinung nach, sondern diese Gruppen Ahrar al-Sham, Jish al-Islam, also diese syrischen islamistischen Gruppen werden aus dem Golf finanziert, von Katar, auch von der Türkei, das sind deren beliebteste verbündete Rebellengruppen, das ist richtig, und der Westen hat unstrukturiert und sehr unkoordiniert geholfen, hat viele Fehler gemacht, weil die Amerikaner sich nicht beschäftigt haben mit der Dynamik vor Ort. Aber jetzt zu sagen, wir wissen ja nicht, da gibt es niemand Gemäßigten mehr, das ist alles Al-Qaida, das ist alles islamistisch, damit tun wir uns keinen Gefallen. Denn das ist Assads Propaganda, ehrlich gesagt. Ja, es ist kompliziert, aber das heißt nicht, dass wir einfach alle Rebellen jetzt in diesem Land hängen lassen müssen, weil sie potenziell ja vielleicht mal islamistisch oder irgendwo noch sich radikalisieren werden. Was wir unser Nichtstun, radikalisiert die Menschen. Wie ist denn das bei den Politikern in Deutschland? Blicken die da noch durch bei den ganzen Gruppen? Gibt es für Sie die Syrer noch in Deutschland, Herr Liebig? Also blicken wir dann noch durch. Natürlich sehen wir die Differenziertheit der Lage und sprechen mit unterschiedlichen Vertretern unterschiedlicher Gruppen. Ich würde aber auch nicht zu so einem Punkt kommen, wo man sagt, das ist alles so ein Chaos, wir halten uns raus. Das wäre zu einfach. Ich möchte was sagen zu dem Argument, wir könnten nicht zuschauen. Dieses Argument ist mir in den letzten Jahren bei den vielen Konflikten immer wieder begegnet und ich finde es ebenso nachvollziehbar wie schwierig. Wenn ich mich erinnere, als die Situation im Raum stand, dass die Truppen Gaddafis drohen, Benghazi einzunehmen. Damals hat sich der UN-Sicherheitsrat ausnahmsweise mal auf etwas verständigt, nämlich eine Flugverbotszone einzurichten und hat dann daraus viel, viel mehr gemacht. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es dort nicht ein erfolgreiches Konzept gewesen ist. Man hat vielleicht Menschen in Benghazi gerettet, aber man hat ein Land und eine gesamte Region ins Chaos gestürzt. Wir haben immer noch damit zu kämpfen, wie die Situation in Libyen heute ist. Und deswegen finde ich, wenn man sagt, man will nicht zuschauen, heißt das noch lange nicht, dass man etwas Falsches tun sollte. Aber vielleicht wäre es doch besser gewesen, die Amerikaner hätten zu gegebener Zeit in Syrien militärisch eingegriffen. Das wird jetzt viel diskutiert. Ich habe da große Zweifel, weil ich glaube, das hätte genauso enden können, wie es letztlich im Irak endete. Man wäre in ein Land massiv reingegangen, man hätte denjenigen in Amerika und im Rest der Welt vielleicht ein Signal gegeben, die gesagt hätten, oh, die Amerikaner tun was. Aber eine richtige Erfolgsgeschichte ist Irak ja nun auch nicht gewesen. Aber da müssen wir es nochmal ganz kurz klarstellen, dass der Irak nicht zu vergleichen ist mit Syrien. Der Irak war eine völkerrechtswidrige Intervention eines Staates, die auf Lügen basierte. Es gab dort weder eine Revolution, noch einen Aufstand, noch einen Krieg. Auch ein Herr Gaddafi hat nur gedroht, er könnte vielleicht Benghazi angreifen. Bashar al-Assad greift seit Februar 2012 Wohngebiete aus der Luft an mit der eigenen Luftwaffe. Ich will nur darauf hinweisen, dass Syrien eben nicht das ist, was wir im Irak und in Afghanistan und in Libyen gesehen haben, sondern wir haben in Syrien die Situation, dass ein Präsident Krieg mit Massenvernichtungswaffen führt, auch gegen zivile Bevölkerung und dass niemand bereit ist, dort in diesem Land wenigstens Zivilisten zu schützen. Wir haben eine Responsibility to protect, das ist völkerrechtlich auch festgeschrieben. Wo, wenn nicht in Syrien, sollte die gelten? Als klar war, dass Assad Giftgas einsetzt, wäre die Chance vielleicht da gewesen. Natürlich. Herr Reuter möchte was dazu sagen. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht in politischen Grabenkämpfen verlieren. Von wegen, der eine ist schlechter, der andere ist besser. Man ist eigentlich verzweifelt, wenn man das tagtäglich erlebt. Und wir sind vor Ort. Ja? Es gibt 7000 Freiwillige im syrischen Roten Halbmond, der auch persönlich zutiefst betroffen ist. Wir haben über 50 unserer Freiwilligen in Syrien verloren von unterschiedlichen Kugeln, die von unterschiedlichen Leuten aus gefeuert worden sind. Aber im Endergebnis zahlt der syrische Rote Halbmond diesen Blutzoll und er macht es trotzdem weiter, weil ich glaube, das ist die Verpflichtung auch für Politik, auch für humanitäre Organisationen, bei allen Schwierigkeiten und Widrigkeiten das nicht aus dem Auge zu verlieren, wofür man da ist, den Menschen zu helfen. Aber wenn Sie jetzt nochmal den syrischen arabischen Halbmond erwähnen, ich muss nur einen Satz dazu sagen, der syrische arabische Halbmond besteht am Boden aus Helden, die tatsächlich in den Krankenwagen sitzen und versuchen, Menschen zu retten, die aber auf Leitungsebene zu 100% vom Assad-Regime kontrolliert wird, diese Organisation. Also nur einmal zur Einschätzung. Möchte auf jeden Fall jetzt was sagen. Ich wollte einfach auf den Punkt zurückkommen, wo könnte der Schlüssel für eine diplomatische Lösung liegen? Und da fällt mir nichts Besseres ein, als zu untersuchen, was waren denn die Gründe, warum es letztes Jahr im November zu dieser Wiener Konferenz gekommen ist? Warum war es tatsächlich möglich, dass sich ganz viele Kräfte der Region, sogar Iran und Saudi-Arabien, an diesen Verhandlungstisch gegeben haben. Und das ist ja der Idealzustand, dass wir da wieder hin zurückkommen. Und damals waren meines Erachtens zwei Voraussetzungen erfüllt, die leider jetzt nicht erfüllt sind. Es war die Voraussetzung erfüllt, dass zumindest der Eindruck bei den anderen Teilnehmern entstand, dass Russland und Amerika gemeinsam an einer Lösung interessiert sind. Und das kooperativ in die Hand nehmen. Das war das Signal, hoppla, wenn die beiden sich einig sind, sollten uns vielleicht nicht querstellen, sage ich jetzt mal, auch an Iran und Saudi-Arabien. Und es war zweitens die Situation, dass die Teilnehmer an dieser Konferenz erwartet haben, dass am Ende des Tages eine Syrien-Lösung bei herauskommt, die relativ besser ist als das, was für die jeweilige Volksgruppe oder für das jeweilige Land da war. Also zum Beispiel, dass die verschiedenen Glaubensrichtungen, dass das Islam dort in diesem Land friedlich miteinander leben können. Und von beiden sind wir leider jetzt sehr weit entfernt. Aber ich glaube, der erste Schritt müsste tatsächlich sein, dass von Russland und Amerika das gemeinsame Signal einer des Willens einer Lösung ausgeht, weil das einen hohen Druck entfaltet. Das würde einhergehen mit der Bereitschaft Russlands auf die Unterstützung von Assad zu verzichten. Und das würde einhergehen mit der Einleitung eines Waffenstillstands. Dass keiner mehr fliegt, würde ich mal sagen, ist der wesentliche Teil eines Waffenstillstands. Wenn Sie sagen, dass keiner fliegt, meinen Sie ja, dass keiner mehr Angriffe irgendwo fliegt. Und das wäre ja 80% des Waffenstillstands. Deswegen gibt es nur die Chance, dass Russland und Amerika die in der Lage sind, dieses gemeinsame Signal auszusenden, so wie es im November letzten Jahres im Rahmen dieser Wiener Konferenz gelungen ist. Vielleicht etwas vereinfacht, aber ich glaube, das ist der Kern des Problems. Wenn die Rebellen in Aleppo tatsächlich verlieren, ist die Frage, gibt es dann überhaupt noch eine Syrien ohne Assad? Ist das dann noch möglich? Was meinen Sie, Frau? Also ein Syrien mit Assad wird nicht zum Frieden finden. Das ist das Problem. Es geht ja nicht darum, ob Herr Obama möchte. Geschaffen wurden, aber das heißt nicht, dass Bashar al-Assad dieses Land zurückerobern wird komplett. Er kann es gar nicht kontrollieren mehr, weil die Menschen werden nicht aufhören, gegen ihn zu kämpfen. Ich meine, nach den 5 Jahren und nach der massiven Gewalt, die eben Millionen auch persönlich erlebt haben, wie viele Millionen sind versehrt, sind verletzt, sind vertrieben, haben Angehörige verloren. Jetzt zu sagen, ja, Herr Assad, den lassen wir da wieder regieren, das können wir international gern beschließen, aber es wird leider dieses Land nicht befrieden. Also mir geht es ja nicht darum, wollen die Amerikaner das, will Russland das? Nein, wir müssen gucken, was wollen die Syrer? Was werden die sich arrangieren? Ja, und da gibt es unterschiedliche Meinungen, je nachdem, wen sie fragen. Aber es sind zu viele Menschen, die sich wahrscheinlich mit diesem Regime nicht mehr arrangieren werden und die einfach weiterkämpfen werden. Was wäre denn für die Aramäer am besten, Syrien mit Assad oder ohne Assad? Nun, wenn ich die direkten Stimmen aus Aleppo hierher tragen kann, dann ist es so, ich würde mich davor hüten, zu sagen mit oder ohne, sondern für die Menschen. Die Menschen möchten definitiv keine islamistische Herrschaft, keine Scharia, die ihnen schon in der Vergangenheit die Wahl gegeben hat, zu konvertieren oder zu sterben oder eine Strafsteuer für Christen abzuleisten. Das möchten die Menschen nicht. Die Christen, und das muss man auch verstehen, die Orte, auch wenn es medial selbstverständlich für das Regime eingesetzt wird, wurden in Ma'lula, in Sadat, in Qaryatayn, in vielen, vielen Gebieten vom Regime in Anführungsstrichen befreit von diesen islamistischen Gruppierungen. Das muss man wissen. Man kann den Christen oder anderen Minderheiten es nicht übel nehmen. Mit welchem Anspruch denn, dass man sagt, Assad oder der IS oder andere Strukturen. Ich würde mich davor hüten zu sagen, und man muss hier ganz kleine Brötchen backen, ich bin völlig mit Herrn Reuter einverstanden, man muss eine neue Vereinbarung treffen, 1 bis 2 Tage vollkommener Waffenstillstand, das ist sehr, sehr wichtig. Warum merke ich das an? Bereits zu Beginn der Krise hat man von einem, und da muss ich der internationalen Staatengemeinschaft, aber auch der Bundesregierung, eine vernichtende Syrien-Politik attestieren, wenn man von einem The Day After schon von 4, 5 Jahren gesprochen hat, von Strategiepapieren, die bereits das Ende des Assad-Regimes eingeläutet haben, in Deutschland Oppositionelle geschult, gebrieft durch verschiedene Organisationen und Strukturen unterrichtet wurden, wie baut man eine neue Gesellschaft auf. Dafür sollten wir uns hüten, denn wir sehen... Also Assad ist schon jemand, der sozusagen das Zukunftsrecht der Christen in Syrien auch garantiert dann für Sie? Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Nein, die Menschen leben momentan in den Gebieten, in denen das Regime herrscht, noch am sichersten. Das heißt, wenn sie die Wahl hätten, dann würden sie sich im Moment für das Regime entscheiden. Leben dort am sichersten, weil sie dort ja nicht von diesem Regime bombardiert werden, offensichtlicherweise. Ich will mal einmal ein ganz großes Missverständnis hier aus der Welt räumen. Bashar al-Assad beschützt keine Minderheiten, er benutzt sie sehr gewandt. Er hat von Beginn diesen Konflikt an, diese Revolution hatte nichts mit Religion zu tun. Er hat die Konfessionen gegeneinander ausgespielt. Er hat alawitische Schabiha-Milizen losgeschickt und die übelsten Massaker begehen lassen. Er hat aus christlichen Dörfern Raketen abgeschossen. Er hat die sunnitischen Gebiete pauschal kollektiv bestraft durch Abriegelung, durch Dauerbombardement. Und wir können nicht sagen, dass Assad hier irgendeine Minderheit beschützt. Das Einzige, was für dieses Regime zählt, übrigens seit vielen Jahrzehnten, ist Loyalität. wer zu mir steht. Und egal, ob er Alawit, Sunnit oder Christ ist, wir finden ja auch Sunniten in den großen Städten, die zu Assad stehen und die belohnt werden für diese Haltung. Die werden geschont, die werden belohnt. Und wer gegen ihn aufsteht, als Christ, auch als Alawit oder als Sunnit, wird bestraft, wird verfolgt, wird verhaftet, zu Tode gefoltert oder kaputt gebombt. Das ist die Logik dieses Regimes und nicht etwa, dass hier irgendjemand beschützt wird. Bei der Zukunftsperspektive ist denn eigentlich ein Zerfall Syriens überhaupt noch zu verhindern? Frage an die beiden deutschen Politiker. Also wir hatten, als die Vereinbarung erzielt wurde, auf die Herr Hart Bezug genommen hat, ja erstaunliche Verabredungen. Und zwar mit allen Beteiligten. Damals hat man gesagt, man will Syrien in seinen Außengrenzen erhalten, was heutzutage schon nicht mehr selbstverständlich ist, wenn man sich den Kampf der Kurden anschaut, der Schiiten, Sunniten etc. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Man hat sogar gesagt, man will einen säkularen Staat. Und wenn sich darauf Länder wie Saudi-Arabien und Iran verständigen, dann muss man sich schon die Augen reiben. Aber das war wirklich gut, dass das passiert ist. Ich glaube, es wird trotzdem, selbst wenn man mal dahin käme, nicht mehr das Syrien geben, was es früher gab. Ich glaube, dass innerhalb des dann hoffentlich mal friedlich existierenden Syriens eine viel stärkere regionale Verantwortung herrschen wird. Der Zentralstaat wird viel schwächer sein. Und auch das Thema Assad ist ja angepackt worden. Man ist ja weg von dem Punkt gewesen, dass man sagt, Vorbedingung für alle Gespräche ist, dass Assad weg ist. Sondern man hat dann gesagt, und das war klug und sinnvoll, das muss im Rahmen dieses Prozesses entschieden werden. Ich glaube übrigens, dass es niemanden gibt, auch nicht die Russen, die großes Interesse haben, dass Assad dafür immer bleibt. Wichtig ist, dass es zu einer Verabredung kommt. Das war möglich und ich stimme Herrn Hart zu. Man muss zu diesem Punkt wieder zurückkommen. Kurz nochmal Herr Hart dazu. Ja, wir sind erschüttert über die gegenwärtige Situation. Und es zeigt sich eben, dass wenn der UN-Sicherheitsrat sich nicht einig ist, insbesondere die 5 Vetomächte sich nicht einig sind, dass Diktatoren in dieser Welt häufig freie Hand haben. Und was die Völkergemeinschaft daraus lernen muss, dass wenn man Mitglied des UN-Sicherheitsrates ist, auch eine Verantwortung damit einhergeht. Ja, wenn man Veto-Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist, muss man verantwortungsvoll für den Weltfrieden eintreten, weil das ist das Ziel der UN. Und ich muss nüchtern feststellen, dass Putin leider gegenwärtig noch nicht wieder auf diesem Weg ist. Ganz sicher eine Diskussion, die wir noch lange weiterführen könnten heute und bestimmt auch wiederführen werden. Das Sterben in Aleppo und das Versagen der internationalen Diplomatie, das war unser Thema heute. Meine Gäste waren Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stefan Liebig von der Linkspartei, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Christian Reuter, der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Daniel Demir, Bundesvorsitzender der Aramäer in Deutschland und Christine Hellberg, Journalistin und Syrien-Expertin. Herzlichen Dank an Sie alle. Hier bei Deutschlandradio Kultur gleich die Nachrichten und danach aus der jüdischen Welt. Oliver Thoma wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.